WDR 5 Erlebte Geschichten. Zusammen mit Sophia Loren galt Nadia Tiller Anfang der 60er Jahre als erotischste Frau des europäischen Films. Mit der Gesellschaftssatire »Das Mädchen Rosemarie« über die Doppelmoral der Wirtschaftswunderzeit wurde die Schauspielerin und ehemalige Miss Austria Ende der 50er Jahre über Nacht zum Star und zum Inbegriff der Femme Fatale. Das Auswärtige Amt wollte die Aufführung dieses vermeintlichen Skandalfilms um die Prostituierte Rosemarie Nitribitt bei den Filmfestspielen von Venedig verhindern. Vor ziemlich genau 60 Jahren, im Januar 1956, kam der Film »Das Bad auf der Tenne« in die Kinos. Ich bin geboren am 16. März 1929 in Wien. Es war der Wunsch meiner Mutter. Sie war mit meinem Vater während ihrer Schwangerschaft auf Tournee und hieß in dem Stück Nadja Natascha. Und so wurde beschlossen, wenn das Kind ein Mädchen werden sollte, dann würde man es Nadja nennen. Und dann waren meine Eltern in München, aber meine Mutter hatte die fixe Idee, sie wollte gerne eine Wienerin haben, für den Fall, dass ich ein Mädchen bin. Und so fuhr sie nach Wien, ja, und dann ein paar Tage später bekam sie die gewünschte Wienerin. Meine Mutter kam aus Danzig, mein Vater war Wiener. Und meine Eltern waren beim Theater, meine Mutter war Operettensängerin und mein Vater war noch K&K-Hofschauspieler und liebte den Beruf über alles. Ja, wenn Sie wollen, war es eine Art von Vagabundenleben, denn meine Eltern nahmen mich nach Möglichkeit immer mit. Das hatte dann auch zur Folge, dass ich in ungefähr 6 verschiedenen Schulen war. Zum Beispiel in Hannover wurde ich eingeschult und dort fiel ich aber von einer Schaukel und brach mir das Bein. Und damals war es noch so, dass man, wenn man etwas Gebrochenes hatte, dann wurde man total lahmgelegt. Wir hatten zum Glück eine hübsche Wohnung gemietet mit einer sehr schönen Terrasse. Und ich verbrachte dann einige Wochen auf einer Terrasse in einer Wohnung in Hannover. Und als das Bein dann geheilt war, zogen meine Eltern weiter zu einer anderen in eine andere Vorstellung. Und so ging es also öfter, dass ich eben sehr auf viel wechselte. Wenn es allerdings gar nicht ging, mich mitzunehmen, dann gaben meine Eltern mich zu meinen Großeltern nach Danzig, was ich über alle Maßen liebte. Erstens fand ich Danzig die Stadt schon als Kind so hübsch und außerdem war natürlich der herrliche Strand, Zoppot, Heubude. Die Orte am Strand liebte ich sehr und überhaupt der Aufenthalt in Danzig bei meinen Großeltern war immer eine große Freude. Das ging sogar so weit, dass ich beschloss, ich würde unbedingt, meine Großeltern hatten, wie man es so schön nannte damals, das erste Haus am Platze, einen Frisiersalon, zu dem mein Großvater bei der Pariser Weltausstellung 10 amerikanische Stühle gekauft hatte. Das ist natürlich sehr beeindruckend, ein Frisiersalon mit 10 amerikanischen Stühlen. Und die andere Seite des Frisiersalons waren die Damenkabinen mit Glas, noch damals Wänden. Und das war alles also sehr vornehm und sehr beeindruckend. Und ich habe zu meinen Großeltern gesagt, ich werde nur das Geschäft übernehmen. Das gefällt mir, dieser schöne Salon. Und alle so freundlich und höflich. Und die Arbeit fand ich auch schon schön. Und so hatte ich beschlossen, ich würde Friseurin werden, um das Geschäft meiner Großeltern zu übernehmen. Dieser Traum war natürlich mit Ende des Krieges vorbei, denn Danzig wurde ja fast völlig zerstört. Damals waren wir in Wien bei Ende des Krieges. Wir waren schon ein paar Jahre vorher in Wien gewesen. Und ich überlegte jetzt, was könnte ich bloß machen, denn ich hatte auch keine Lust mehr, in die Schule zu gehen. Denn das letzte Schuljahr war ja nur von Bomben zerstört gewesen und so wurde diese Klasse, in der ich damals war, wiederholt. Und ich habe mir gedacht, um Gottes Willen, ich war auch keine gute Schülerin, ich habe keine Lust mehr, in die Schule zu gehen, was mache ich bloß? Und dann habe ich zu meinem Vater gesagt, ach weißt du, vielleicht möchte ich doch Schauspielerin werden. Und mein Vater fand das ganz großartig, denn mein Vater liebte diesen Beruf und sagte einmal zu mir, für mich wird der Beruf erst aufhören, wenn der Sargdeckel zuschlägt. Was mich natürlich sehr beeindruckt hat, wie Sie sich vorstellen können. Gut, also habe ich gesagt, ich möchte Schauspielerin werden. Und dann kam also der Schauspielunterricht 2 Jahre und dann machte ich eben eine Prüfung und es hieß, ich bin bestanden. Das fand ich ja dann doch ganz schön und meine Eltern natürlich auch sehr. Ich hatte mein erstes Engagement am Theater in der Josefstadt, am kleinen Haus, wo ich also die Zweitbesetzung für eine Rolle von Ernie Mangold war. Und als das dann vorbei war, bewarb ich mich zum Titel von Miss Austria. Und da wiederum fragte jemand den in Wien berühmten Modeschöpfer Adelmüller, wen könnten wir denn als Miss Austria vorführen, denn da brauchen wir doch jemanden, der Österreich ein bisschen repräsentiert. Und Adelmüller, bei dem ich inzwischen auch als Nebenverdienst gut verdienend sozusagen, auch als Mannequin gearbeitet hatte, sagte, nehmt doch die Nadja, sie ist hübsch und sie kann sich gut bewegen und sieht also sehr gut aus. Und siehe da, es gelang mir. Ich war die erste Miss Austria von Austria. Und das war im Jahre 1949. Mein Vater war zu dem Veranstalter der Miss Austria vorher gegangen und hat gesagt, ich erlaube meiner Tochter nur mitzuwirken, wenn sie mir sagen können, dass sie auch Miss Austria wird. Das war noch so nebenbei. Aber dann geschah also die Wahl. Das war alles nicht so dramatisch, wie das heute ist, sondern das passierte in einem Filmstudio in Wien. Und man musste also einmal im Badeanzug und einmal im Abendkleid und einmal im normalen Kleid durchgehen und wurde dann also auch ein paar Sachen gefragt und das war es eigentlich schon. Und ich bekam von Kurt Jürgens die Schärpe umgehängt und Kurt Jürgens lud mich auch gleich zum Abendessen ein, was meine Mutter aber strikt ablehnte, mir das nicht gestattet hat. Das fand sie also, Kurt Jürgens hatte keinen so tollen Ruf mit den Damen und das passte meiner Mutter nicht. So war es damals eben nicht. Dann kam es also dazu, dass ich war ja an der Josefstadt sozusagen als Anfängerin engagiert und nachdem ich aber nun Miss Austria geworden war, verlängerte die Josefstadt meinen Vertrag nicht, weil das war damals für das Haus ehemaliges Reinhardt-Theater war es, also das geht nicht. So. Und so war ich dann also am Ende der Saison ohne Arbeit. Und da habe ich mir gedacht, das macht eigentlich auch nichts. Ich hatte ja als Modell auch öfter also vorgeführt und da recht gut verdient. Und außerdem war ich recht gut mit der Hutmacherin, die mich unterstützt hatte, um Mannequin zu werden. Und habe ich zu meinem Vater gesagt, das macht nichts, wenn das jetzt mit dem Theater nichts wird, dann fange ich einfach an, Modistin zu werden. Das gefiel mir also auch. Und mein Vater war empört. Und dann lief wieder mal alles anders, weil es wurde noch mal ein Stück aufgenommen, in dem ich mitgespielt hatte. Das hieß Weekend von Noel Coward. Eine sehr amüsante Komödie. So dass ich dann wieder also spielte am Theater. Und während dieses Engagements bekam ich ein Angebot für meinen ersten Film, Märchen vom Glück, mit O.W. Fischer in der Hauptrolle. Fragen Sie mich bitte nicht mehr nach der Geschichte dieses Films, ich habe keine Ahnung. Aber immerhin, es wurde ein netter Film, scheinbar eben auch ganz gut gelaufen. Und von diesem Film kam das zweite Engagement für einen Film Kleiner Schwindel am Wolfgangsee. Die Friseuse sollte nicht sein und Hutmacherin sollte nicht sein. Ich sollte schon scheinbar Schauspieler werden. Ich bekam dann ein Angebot für zum ersten Mal eine ernsthafte Rolle zu spielen in einem Film, der hieß Illusion im Moll, wo die Hauptrolle Hildegard Knef spielte. Ja. Und Frau Knef war nicht sehr freundlich zu mir, muss ich ehrlich sagen. Es war mit ihr nicht angenehm zu drehen. Mehr will ich eigentlich dazu nicht sagen. Aber ich könnte nämlich einen Bogen schließen zu viele Jahre später wurde ich im Film Lulu beschäftigt und hatte damals das Recht, mein Ja zu den Kollegen zu sagen. Und man fragte mich, ob ich bereit wäre, dass Frau Knef die Frau Geschwitz spielt, die eine sehr gute Rolle in dem Stück ist. Und ich habe gesagt, nein, ich finde das ganz großartig. Und ich muss sagen, sie hat sich genauso hässlich benommen, wie sie sich bei mir in dem ersten Film vor vielen Jahren. Mehr will ich dazu nicht sagen. Eine unangenehme Kollegin. Eine Frau, die so viel erreicht hat, aber einen schrecklichen Charakter hatte. Tut mir leid, das muss ich so sagen. Meinen Mann habe ich auch wieder beim Drehen kennengelernt. Wie hieß denn der Film? Ja, beim Film Schlagerparade. hatten wir beide also eine Rolle. Er hatte mich schon beobachtet, mal angeblich in München beim Drehen, und ich kannte ihn eigentlich nicht. Ja, und da war also Walter Gille, und wir drehten, und er fragte mich, was haben Sie denn morgen vor? Und dann habe ich gesagt, was denn? Hat er gesagt, ich dachte, wir könnten vielleicht heiraten. So war der Einstieg. Ich habe dann nicht gleich Ja gesagt, aber 3 Jahre später habe ich Ja gesagt. Er war dann doch eigentlich ziemlich sicher, dass er mich wollte, von vornherein. Und ich war dann mal bei meiner Mutter in Wien, und die sagte zu mir, was ist denn nun mit dem Walter Gille? Und da habe ich zu ihr gesagt, den heirate ich nicht, den werde ich nie wieder los. Ja, das war dann eigentlich, passierte ja auch so. Ich habe zunächst mal mit einem Film mit Rolf Thiele gemacht, der hieß Sie, in dem Marina Vladi die weibliche Hauptrolle spielte und ich eine von den anderen Frauen war. Und Walter eben in der Hauptrolle. Auf jeden Fall, er hatte das Drehbuch für Barings. Und da wollte er nun mich für die Hauptrolle haben. Was etwas schwierig war, weil der Verleih mich damals noch nicht so berühmt fand. Der Verleih wollte 2 andere Damen haben, die aber zu meinem Glück beide auch einen anderen Vertrag hatten und nicht konnten, sodass ich dann sozusagen der Notnagel für diese Rolle wurde. Und das, muss ich ehrlich sagen, war mein Glück, denn es war eine wunderschöne Rolle in einem sehr deutschen Film, aber trotzdem auch erfolgreichen Film. Und als die Premiere in Hannover rauskam, da hieß es, ein Star ist geboren. Naja, das muss ich schon sagen, das eine war entscheidend Barings, nicht, würde ich sagen. Und dann natürlich Rosemarie, das gebe ich schon zu. Ich war mit Herrn Kubi und ein paar anderen in einer Talkshow und waren am Abend mit Herrn Kubi und Herrn Waldleitner zum Essen irgendwo. Und Kubi erzählte die Geschichte, die ich nicht kannte, von Rosemarie Nitribitt. Und sagte zu Waldleitner, das müssen Sie verfilmen. Und nehmen Sie gleich Nadja dazu, die würde wunderbar für die Rolle passen. Und so kam es auch. Ich machte dann wieder einen Film in Paris. Und da schickte man mir das Drehbuch von Rosemarie. Und da habe ich mit Begeisterung zugesagt und bekam entsetzte Anrufe von einem Herrn aus Hamburg vom Springer Verlag und von einem sehr renommierten Herrn aus Österreich, die beide zu mir sagten, mach das nicht, du bist im Begriff, Karriere zu machen und mit diesem Film wirst du deine Karriere ruinieren. Und da habe ich gesagt, nein, ich mache es doch, weil mir gefällt das Drehbuch und mir gefällt Thiele als Regisseur und ich mache das. Und das war, glaube ich, ganz gut, dass ich das gemacht habe. Ich habe dann erfahren, was alles mit Rosemarie war, und auch beim Drehen ist man uns nicht freundlich entgegengekommen. In Frankfurt war man eher unangenehm und Mercedes hat nicht gestattet, dass man vor seinem schönen Laden dreht, was wir dann doch mit versteckter Kamera gemacht haben. Wir wurden eigentlich überall mehr oder weniger rausgeworfen. Der Frankfurter Hof hat uns nicht gestattet, im Entree da zu drehen. Und dann haben sie also das Entree eben im Studio gebaut. Weil natürlich die Nitribitt-Geschichte in Deutschland ja doch furchtbar viel Staub aufgewirbelt hatte, die wirkliche, nicht? Und man einfach annahm, dass Thiele irgendwie einen ganz, ich sag jetzt mal, ordinären Film daraus macht, was aber nie die Absicht von Thiele und Kubi gewesen war. Nur das konnten die anderen ja nicht wissen. Die bissen sich daran fest, was sie also über Nitribitt zu hören bekommen haben. Und die Zeitungen waren ja auch wahnsinnig voll davon. Und die Geschichte war ja auch also brennend genug, nicht? Also Frau Nitribitt hatte ja allerhand angerichtet da, nicht? Wobei ja nie rausgekommen ist, wer sie letztendlich wirklich umgebracht hat, nicht? Dass wir einen Skandalfilm machen, das war die Annahme. So wurde es uns also erklärt, warum man das alles nicht will. Dass Thiele mit Kubi zusammen einen Film über die Situation in Deutschland machen wollte und von der Skandalgeschichte also weit ab war. Das konnten die ja alle nicht ahnen. Da war dann das große Erstaunen, als der Film rauskam. Also die Tatsache war, man wollte den Film nicht zulassen, in Venedig zu zeigen. Das Auswärtige Amt hat sich da etwas zurechtgelegt, obwohl sie gar nicht genau wussten, um was es bei dem Film ging. Aber es war ihnen schon brisant genug, dass man über diese Dame, die ja nun eine bekannte Prostituierte in Frankfurt gewesen war, eben ein Film gemacht wurde. Und man fürchtete das Schlimmste. Und deshalb wollte man absolut nicht, dass der Film in Venedig gezeigt wird. Was aber Herrn Waldleitner nicht gehindert hat, mit dem Film unter der Matratze nach Venedig zu fahren und es geschafft hat, dass er doch aufgeführt wurde. Die Leute haben wirklich also gejubelt. Es war auch es ist natürlich wahnsinnig spannend. Wir sind in der Premiere gesessen und in dem Film ist so ein Moment, wo Mario Adorf und der Kollege einmarschieren bei ihr und ihr Sachen bringen, die sie noch nicht hat, den Fernseher und so. Und da kam dieses Lied, wir haben den Kanal noch lange nicht voll und eben auf Deutschland gemünzt. Und da begannen die Leute zu applaudieren das erste Mal bei dem Song. Das war schon ganz aufregend, das muss ich ehrlich sagen. Ja, ja, ich habe dann in München einen Film gedreht. Ich glaube, das war sogar der, für den ich auch einen Preis bekommen habe. Weil für Rosemary haben sie natürlich mir keinen Preis in Deutschland gegeben, ist ja klar. So umschwenken konnten sie nicht. Ja, während ich in München drehte, bekam ich 3 Angebote. Das erste war Deutsche Vita, wo der Produzent kam und mich versuchte zu überreden, ich sollte also nach Rom kommen und da mitspielen. Nicht die Rolle von der Eckeberg, sondern die Rolle von der Ehefrau von Mastroianni. Aber es gab kein Drehbuch. Es gab so eine schäbige Seite, wo man also ein bisschen was hingeschrieben hatte. Und der Produzent des Films von Deutsche Vita kam hin, weil er mich überreden wollte und hat sich an meine Mutter gewandt, weil man dachte als Italiener, die Mutter, die hat sicher einen Einfluss auf die Tochter. Aber das nutzte ja nichts. Meine Mutter konnte ja auch gar nicht Italienisch. Der zweite Film, den man mir angeboten hatte, war La Notte. Auch wieder nur ein schäbiges Blatt Papier mit irgendwas draufgekritzelt, ohne Hand und Fuß. Und das dritte war Rocco und seine Brüder, wo die Rolle sogar Nadia hieß, wie ich später lernte. Und ich habe aus Unkenntnis und Dummheit und schlechter Beratung alle 3 Filme abgesagt. Sowas könnte heute wahrscheinlich gar nicht passieren, obwohl es inzwischen, ich gelernt habe, viele berühmte Kollegen gab, die auch berühmte Sachen nicht gedreht haben. Das ist ja nun mal so. Und ich, wie gesagt, schlecht beraten war. Heute würde man sofort ins Flugzeug steigen und dahin fliegen und sich einen Dolmetscher mitnehmen und die Sache würde, dazu kam es da eben gar nicht. Ich hatte immer so eine Seite schlecht übersetzt, die Inhaltsangabe und darauf konnte ich also keinen Vertrag abschließen. Gebe auch zu, dass mein Agent nicht sehr hilfreich war, nicht? Und außerdem hatte ich ja auch andauernd genügend Angebote im Voraus noch in Deutschland. Also habe ich gefunden, dann bleibe ich ja lieber da in Deutschland, wo ich lebe und wo man meine Sprache spricht. Dass es eine Dummheit war, okay, es war eine Dummheit. Aber man macht immer Dummheiten, nicht? Ja, den Film, den ich in München drehte, war mit dem Amadeo Nazzari, der auch in Italien ein gewisser Name war. Und den fragte ich. Und dann hat er mir gesagt, ja, Fellini, das ist ein guter Mann, da kannst du schon mitdrehen. Aber mehr hat er mir natürlich auch nicht. Außerdem waren alle 3 nicht so berühmt wie nach dem Film. Sie hatten alle schon vorher Filme gemacht, aber den Film jeweils, der ist nachher so berühmt geworden. Also das Schicksal spielt eben so mit einem, nicht? Und ich muss sagen, heute ist es mir auch völlig egal. Ich habe halt 3 Filme abgelehnt, sowas. Aber ich habe trotzdem weitergedreht. Ja, also ich habe Rocco und seine Brüder auch deshalb nicht gemacht, weil ich da schon wusste, dass ich schwanger bin. Und da war mir das Risiko, nach Italien zu gehen mit einem Film, das war mir dann zu groß. Und ich war dann doch sehr glücklich, dass 1959 Natascha geboren wurde. Das war sehr schön für mich. Und dann habe ich ja noch, ein paar Jahre später, habe ich auch nochmal ein Kind bekommen. Das war dann ein Junge. Und dann fühlt man sich ja als Frau doch sehr gut, wenn man also ein Junge und ein Mädchen hat und 2 gesunde Kinder hat. Und das ist schön. Das gehört zum Leben dazu. Das ist schon eine große Befriedigung. Ja, also ich habe am Anfang gefunden, dass ich vielleicht schneller zu besseren Rollen gekommen wäre, wenn ich sage jetzt mal, nicht so hübsch gewesen wäre. Das war doch zunächst so. Ich kann Ihnen sogar eine Geschichte erzählen. Mein damaliger noch Nicht-Mann Walter Giller drehte irgendwo in Hamburg einen Film und da suchten sie eine Dame und dann kamen sie auf mich und dann hieß es, nein, die war ja Miss Austria, die kann man nicht nehmen. Wissen Sie, ich habe ja im Grunde gar nicht so viel Bein und Dekolleté gezeigt. In Rosemarie zum Beispiel bin ich niemals ohne Bekleidung. Das Höchste, was ich da anhabe, ist einmal ein Babydoll. Also ich weiß auch gar nicht, warum ich also so diesen erotischen Touch bekommen habe. Wahrscheinlich war ich so oder für die damalige Zeit war ich so, aber ohne es selber vor mich herzutragen. Wie man heute immer sagt, ich sei also die erotischste Frau des deutschen Films gewesen. Aber das habe ich jetzt so hinten nach erfahren. Man lebt selber das ja nicht. Also man empfindet das nicht so. Ich empfand mich attraktiv, das gebe ich zu. Aber dass ich nun so hoch erotisch war, das weiß ich eigentlich nicht mehr. Ich bekam halt solche Rollen. Es wurde natürlich für mich 70er, 80er Jahre wurde es schwieriger, nicht? Weil ich war nicht mehr jung genug und für die andere Art von Rollen noch nicht alt genug. Und man kann besser im Theater älter werden. Und das hat sich dann so ergeben, dass wir zeitweilig, Walter und ich, auf Tournee gegangen sind, Theatertournee. Und das war eigentlich sehr schön. Das ist zwar ziemlich ein anstrengendes Leben, Theater auf Tournee, aber es bringt auch eine große Befriedigung, weil das Publikum eben fast immer sehr nett ist und einen freundlich empfängt. Walter war auch, als wir uns kennenlernten, eigentlich der populärere. Er hatte schon mehr Filme gemacht als ich. Ja, und dann sind wir langsam zusammengewachsen. Naja, ich habe mir die Vamp-Rollen gespielt, wie ich es zu nennen pflegte, die Frau mit den hohen Hacken und den komischen Hütchen. Und Walter war halt im Wesentlichen Komiker, nicht? Und hat zwar ein, zwei Rollen, auch ernste Rollen gespielt, für die er sogar Preise bekommen hat. Aber im Grunde war er so ein bisschen von außen her angenommen auf komisch. Wobei ich ihm sagen muss, dass die Komik ihm sehr gut gelungen ist. Die lag ihm einfach, nicht? Ja, diese Begabung für trockenen Humor, den ich leider nie hatte. Ja. Außerdem, er war überhaupt besonders, das muss ich sagen. Und ich vermisse ihn doch noch. Aber ich werde ihn wahrscheinlich immer vermissen. Wobei ich dazu sagen muss, ich vermisse ihn nicht täglich und jeden Tag. Aber es gibt so oft Gelegenheiten, wo man denkt, ach, jetzt würde ich gern mit ihm reden. Oder ich würde ihm das erzählen oder so. Und das ist halt nicht mehr. Das Gute an unserer Beziehung war auch, dass er eben diesen fabelhaften Humor hatte, nicht? Und der auch so schnell war. Eine Sache, wir sind mal nach Frankreich gefahren und standen an der Grenze und es war so eine muffige, unfreundliche Französin und die fragte uns, ob wir Geld haben. Da sagte mein Mann zu ihr, brauchen Sie welches? Da war natürlich überhaupt, ja, das war das Ende. Ja. Fast 50 Jahre war sie mit Walter Giller verheiratet, die Schauspielerin Nadja Tiller, die als Miss Austria ihre Karriere begonnen hatte. Eine Sendung von Christian Gojenich für die WDR5-Sendereihe Erlebte Geschichten. Nächsten Sonntag an dieser Stelle eine kleine, quirlige Dame, Tänzerin von Beruf, die den Club der Lebensfrohen in Berlin anführt. In einer Woche zu hören um 18.05 Uhr und um 22.05 Uhr. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.